ist Boost, denn man schon, denn man Prost. Und hast du nix, bist day day host. Ich hab trainiert wie Detlef Soest. Du bist für Boost, du denn so wow. Nu lehn die Trüchke, nee, die Show. Erfolgsmusik, kein Volksmusik. So Hedonismus, Hipster, Sheet. Und es ist das ein Posting. Sachen finde ich wird von erst mit die Boss. Du seid wie die Pfleger, kommst den Onkel bemühen. Wir können bloß sie mit, man sich am besten gröten. Und leben für wie, aber von aller Feind. Da nix an zu ändern, so bleibt dann auf kein Sechs. Mal ruhig verrollen in den Finger in Po. Toe, toe, toe, toe. Wie warm für dein Ruhm? Nur der Mann. Toe, toe, toe, toe. Und nur auf Anliegen. Nur der Mann. Toe, toe, toe, toe. Lüden in der Snooze. Nur der Mann. Toe, toe, toe, toe. Nur mögt die Wetter Ruhm. Nur der Mann. Toe. Du wohl am Ende auf dich do. Mit viel Romanik, Plan und Blow. Du machst am Mann, weiß nicht wo so. Nun tüffi erstmal ob Godot. Die Mutter essen durch sein Froh. Mit Rand und Mann sagt Hennes so. So fege weh, so fege do. Das ist ein Posting, Sachen finde ich Viertel von erst mit die Boss. Du seid wie die Impfleger, kommst den Onkel bemühen. Wir können bloß sie mit, man sich am besten gröten. Und leben für wie, aber von aller Feind. Gibt da nix da zu ändern, so bleibt da doch kein Sechs. Mal ruhig verrollen in den Finger in Po. Toe, toe, toe, toe. Wie warm für dein Ruhm? Nur der Mann. Toe, toe, toe, toe. Und nur auf Anliegen. Nur der Mann. Toe, toe, toe, toe. Lüden in der Snooze. Nur der Mann. Toe, toe, toe, toe. Nur mögt die Wetter Ruhm. Nur der Mann. Toe. Mog eins noch kein Sinn betoe. Mein Sinn ist nicht so mean por show. Ist dumm, tüch, wat ich sagen do. Und me ain't dumm, wat ich is do. Brief mein King Geld für Porto. Und Nino Müller ist die Bro. Wat los tut dat yo yo yo. 50 Pence, Hashtag beste Flow. Und es ist das ein Posting. Sachen finde ich Viertel von erst mit die Boss. Nur sind wie die Impfleger, kommst den Onkel bemühen. Wir können bloß sie mit, man sich am besten gröten. Und leben für wie, aber von aller Feind. Gibt da nix da zu ändern, so bleibt da doch kein Sechs. Mal ruhig verrollen in den Finger in Po. Toe, toe, toe, toe. Wie warm für dein Ruhm? Nur der Mann. Toe, toe, toe, toe. Und nur auf Anliegen. Nur der Mann. Toe, toe, toe, toe.